Willkommen bei Abteilung Attacke! Boxen auf den Boden stellen und die Bässe voll aufdrehen. Oh. Zerstörung der Räumlichkeiten durch den Bass.